So let's pray and let's go to Luke chapter 8. Lass uns beten und zu Lukas Kapitel 8 gehen. Father in heaven, thank you tonight. Vater im Himmel, wir danken dir heute Abend for your word. Für dein Wort. Bless it to our hearts, I ask. Lass es zum Segen werden für unser Herz. In Jesus' name. Das bete ich in Jesu Namen. Amen. Amen. Tonight we want to continue with the sower and the seed. Heute Abend möchte ich fortfahren mit dem Sämann. And we want to move to the end of the parable. Wir wollen zum Ende des Gleichnisses gehen. And take a look at verse 15. Und uns Vers 15 anschauen. It said, but the seed in the good soil, these are the ones who have heard the word in an honest and good heart and hold it fast and bear fruit with perseverance. Da steht, das in der guten Erde aber sind die, welche in einem redlichen und guten Herzen das Wort, nachdem sie es gehört haben, bewahren und Frucht bringen mit Ausharren. If you go back to verse 8, you see, it says, other seed fell into good soil and grew up and produced a crop 100 times as great. Wenn ihr zurückblättert, Vers 8, und anderes fiel in die gute Erde und ging auf und brachte hundertfache Frucht. In Matthäus Kapitel 13 we find the same parable. Finden wir das gleiche Gleichnis. And in Matthew 13:23 the Lord said, and the one on whom seed was sown on the good soil, in Matthäus 13:23 bei dem aber auf die gute Erde gesät ist, this is the man who hears the word and understands it. Dieser ist es, der das Wort hört und versteht. Who indeed bears fruit, der wirklich Frucht bringt. Brings forth some a hundredfold. Und der eine trägt 100. Some 60 and some 30. Der andere 60 und der andere 30-fach. The saddest thing that we'll ever experience, das Traurigste, was uns je passieren kann, is to have the Lord return, ist, dass der Herr zurückkommt, and to not have borne fruit. Und dass wir dann keine Frucht getragen haben. I always feared being the third soil. Ich habe mich immer davor gefürchtet, der dritte Boden zu sein. I didn't fear the first, den ersten habe ich nicht gefürchtet, because I was not defiant toward the word. Weil ich nicht dem Wort widerstrebt habe. The first soil tramples the word underfoot. Der erste Boden tritt das Wort mit Füßen. The Lord said in the Sermon on the Mount, der Herr sagt in der Bergpredigt, don't cast your pearls before swine, werf deine Perlen nicht vor die Säue, for they will trample them under their feet, denn sie werden sie unter die Füße treten. And there are many people who trample the word under their feet. Und es gibt viele Leute, die das Wort mit den Füßen treten. In Romans chapter 1, in Römer Kapitel 1, it says that the wrath of God is revealed against all ungodliness and unrighteousness. Steht, dass der Zorn Gottes gegen alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit offenbart wird. Those who suppress the truth, die Wahrheit unterdrücken. They suppress it. Sie unterdrücken sie. And if you go to verse 25 in Romans 1, they change the truth of God into a lie. Und in Vers 25, Kapitel 1, sie tauschen die in Romans 1:25, Römer 1:25, they change the truth of God into a lie. Sie verwandeln die Wahrheit Gottes in eine Lüge. Going back to verse 19. Zurück zu Vers 19. For the things of God are evident to them. Denn die Dinge Gottes sind ihnen bewusst. For God has made it evident to them or in them. Denn Gott hat sie ihnen gezeigt. Romans chapter 2. Römer Kapitel 2. Verse 14 and 15. Vers 14 und 15. The nations of the world, die Nationen der Welt, who have never heard the truth, die Wahrheit nie gehört haben, have a conscience, haben ein Gewissen. And that conscience bears witness, und dieses Gewissen bezeugt, through the light of creation, durch das Licht in Bezug auf die Schöpfung. In Romans chapter 10, in Römer Kapitel 10, verses 18, 19 to the end of the chapter, Verse 18, 19 bis zum Ende des Kapitels, it bears witness, die Schöpfung zeugt, has God spoken? Gibt Zeugnis. Hat Gott gesprochen? God surely has spoken. Ganz sicher hat er gesprochen. And so the first soil is defiant. Der erste Boden ist ablehnend. The second soil, der zweite Boden, is dry. It's the root has dried. Da ist die Wurzel vertrocknet. The plant has dried. Die Pflanze ist vertrocknet. Someone who receives the word, das ist jemand, der das Wort empfängt, with a good heart. Mit einem guten Herzen. But aber there's stones in the soil. Es gibt Steine im Boden. It's good that the heart is established in grace. Es ist gut, dass das Herz in der Gnade gefestigt sei. This is a good heart. Das ist ein gutes Herz. We don't have a good heart naturally. Natürlich haben wir kein gutes Herz. Jeremiah 17, our heart is desperately wicked. It deceives us. Jeremia 17, unser Herz ist hoffnungslos böse. Es betrügt uns. But a good heart in God's eyes is a heart that's established in grace. Aber das gute Herz in Gottes Augen ist ein Herz, was in der Gnade gegründet ist. So the sower came and sowed the seed. So kam der Sämann und säte den Samen. And some fell on the wayside. Manche fielen auf neben den Weg. And was trampled underfoot. Auf den Weg und wurden zertreten. And the birds came and ate it. Und die Vögel kamen und fraßen es auf. Jesus said, this speaks of the devil who comes and takes the truth out of our minds. Jesus sagt, das steht für den Teufel, der kommt und die Wahrheit aus unseren Gedanken nimmt. The second soil. Der zweite Boden. Was the soil that fell among the stones. Waren die Samen, die zwischen die Steine gefallen sind. It's a person who heard the word and rejoiced. Eine Person, die das Wort hört und sich freut. They were honest. Sie war ehrlich. About the truth. Was die Wahrheit angeht. They received the word. Sie hat das Wort empfangen. But they did not receive it. I correct myself with a good heart. Aber jetzt muss ich mich verbessern. Sie hat das Wort nicht mit einem guten Herzen empfangen. They were not established in grace. Sie war nicht fest in der Gnade. Now watch this. If when the word comes, jetzt passt auf, wenn das Wort kommt, if I'm not established in grace, wenn ich nicht gefestigt bin in der Gnade, that word is going to hit a stronghold inside of me. Dann wird dieses Wort eine Festung in mir auf eine Festung treffen. Many of us have wounds. Viele von uns haben Wunden. People have been molested. Mensch, manche von uns wurden missbraucht. Beaten. Manche wurden geschlagen. People have been misused or abused emotionally. Manche wurden emotionell missbraucht. Physically. Physisch. There are a lot of hurting people. Es gibt viele Menschen, die Not leiden. There are strongholds in the soul. Und da gibt es solche Festungen in der Seele. And the word has to come. Und das Wort muss kommen. And be received in grace. Und in Gnade aufgenommen werden. Which simply means this. Was einfach nur bedeutet. Philippians 2:13. Philipper 2:13. It is God. Es ist Gott. Who works in us. Der in uns wirkt. Both to will and to do. Beides, das Wollen und das Vollbringen. See, the word of God is quick and powerful. Schaut, das Wort ist schnell und mächtig, kräftig. The word actually says it's alive. Das Wort sagt eigentlich, es ist lebendig. It's alive and powerful. Es ist lebendig und kräftig. It's sharper than any two-edged sword. Schärfer als jedes zweischneidige Schwert. And it reaches deep into the soul. Und dringt tief in die Seele hinein. Right to the motives of the heart. Genau dort, wo die Motive des Herzens sitzen. And it can penetrate and break up the stones. Und es kann die Steine durchdringen und zerstören. If the heart is established in grace. Wenn das Herz in der Gnade gefestigt ist. We preach about soul winning. Wir haben über Evangelisation gepredigt. People, oh, they turn right off. Und manche schalten sich ab. They have no capacity. Die haben kein Fassungsvermögen. We preach about loving your wife. Wir predigen darüber, deine Frau zu lieben. And some men just shrink in their seats. Und manche versinken in ihrem Sessel. And they think you don't know my wife. Und der sagt, du kennst meine Frau nicht. And the wife is thinking, you don't know my husband. Und die Frau denkt, du kennst meinen Mann nicht. A stronghold. Eine Festung. Of bad experience. Von schlechten Erfahrungen. But God is not asking us to do something. Aber Gott verlangt nicht von uns, dass wir etwas tun. He's asking us to believe. Er möchte, dass wir glauben. That he will do it in us. Dass er das in uns vollbringt. This is the stony soil. Das ist der steinige Boden. Stones of legalism. Steine der Gesetzlichkeit. Self-righteousness. Der Selbstgerechtigkeit. Pain. Des Schmerzes. Bad experience. Der schlechten Erfahrungen. All kinds of strongholds. Alle möglichen verschiedenen Festungen. That will not allow the word to take root. Die es nicht zulassen, dass das Wort Wurzeln schlagen kann. The word of grace. Das Wort der Gnade. The third is the thorns. Das dritte ist der mit den Dornen. I feared this when I first became a Christian. Den habe ich gefürchtet, vor dem habe ich mich gefürchtet, wie ich am Anfang, wie ich Christ wurde. I had an honest heart before the Lord. Ich hatte ein ehrliches Herz vor dem Herrn. I received the word in grace. Ich habe das Wort in Gnade aufgenommen. I knew it was God that was doing it. Ich wusste, dass Gott alles macht. I could not do this. Ich kann das nicht. Jesus had filled my life and I was running. Jesus hat mein Leben gefüllt und ich bin gerannt. In the life of the Spirit. In dem Leben des Geistes. Sharing my faith with everyone. Hab meinen Glauben jedem teilhaben lassen dran. I felt like a prophet or something. Ich habe mich so wie ein Prophet oder sowas gefühlt. Just wanted to win the world for Christ. Wollte einfach die Welt für Christus gewinnen. But the thing I feared was the thorns. Wovor ich aber Angst hatte, waren die Dornen. The pleasures of this world. Die Freuden dieser Welt. The cares of this world. Die Sorgen dieser Welt. The riches. Der Reichtum. That they would come in and choke me. Dass die reinkommen und mich erwürgen. Ever so slowly. Ganz langsam. But the fourth soil, aber der vierte Boden, was honest, war ehrlich, which neutralized the hardness, was die Härte auflöst. Yeah, it was an honest heart before God, ein ehrliches Herz vor Gott, not a defiant soil, kein ablehnender Boden. It had a good heart. Er hatte ein gutes Herz, one of grace, eins der Gnade, not filled with stones, nicht voller Steine, and it held fast to the word. Und dieser Boden hat sich festgehalten am Wort. It was not distracted. Er war nicht abgelenkt. And this is the point I want to make, this and something else. Und um das geht's mir jetzt und noch was anderes. The fourth soil, der vierte Boden, bore fruit with patience. Hat mit Ausharren Frucht getragen. It was determined. Denn er war entschlossen. It was determined to bear fruit. Er war entschlossen, Frucht zu tragen. Not of itself, zu bringen, nicht aus sich selbst. But we have to hold fast. Aber wir müssen uns festhalten. I can't emphasize enough, ich kann das nicht genug betonen. To have a relationship with the Lord through the Word. Dass wir eine Beziehung mit dem Herrn haben durch das Wort. Each one of us. Jeder einzelne von uns. And to know. Dass wir wissen. That we go through seasons. Dass wir durch Phasen gehen. I was memorizing Romans chapter 1. Ich habe Römer Kapitel 1 auswendig gelernt. I memorized in German Romans 1 through 4. Auf Deutsch Römer 1 bis 4. I had such a good time. I could do it right through. Das hat so viel Spaß gemacht. Ich konnte das ganz durchsagen. I still remember. I still can do some, and if I practiced, I could do the whole thing again. Ein bisschen kann ich noch, und wenn ich es übe, kann ich das Ganze wieder. Here's a couple of verses. Jetzt kommen ein paar Verse. Denn es wird geoffenbart Gottes Zorn vom Himmel her über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen, welche die Wahrheit durch Ungerechtigkeit niederhalten, weil das von Gott Erkennbare unter ihnen offenbar ist. Denn Gott hat es ihnen geoffenbart. Denn sein unsichtbares Wesen, sowohl seine ewige Kraft als auch seine Göttlichkeit, wird von der Schaffung der Welt an in dem Gemachten wahrgenommen und geschaut. See? Wonderful. I could go for 1.5 hours like that. Ich habe das so anderthalb Stunden lang machen können. I think it took me 1 hour to do chapters 1, 2, 3, and 4. Ich glaube, für die Kapitel 1 bis 4 habe ich eine Stunde gebraucht. It was the joy of my life. Das war die Freude meines Lebens. Everywhere I went, I took it with me. I learned one word at a time. Überall, wo ich hingegangen bin, habe ich das mitgehabt und habe es Wort für Wort gelernt. Then. Therefore. Then es. Therefore it. Then es. Therefore it. Then es wird. Therefore it will. Then es wird geoffenbart. Therefore it will be revealed. Then es wird geoffenbart. Gottes. Then es wird geoffenbart Gottes Zorn. Just kept adding a word. Had so much fun. Ich habe einfach Wort für Wort dazu getan und es hat so viel Spaß gemacht. And I couldn't wait to start chapter 5. Und ich konnte es gar nicht erwarten, Kapitel 5 zu beginnen. And then I started chapter 5. Dann, wie ich Kapitel 5 begann. And God said, stop! Sagte Gott, stopp! No more. Nicht mehr. I want you to pray from now on in your car and not memorize Bible verses. Von nun an möchte ich, dass du im Auto betest und nicht Bibelverse auswendig lernst. It was so clear. Das war ganz klar. And God said, "Bravo, bravo, I loved it, but now I want you to change." Gott sagt, super, super, das war toll, aber jetzt kommt was Neues. And it's going to come back. I'm going to do the next four. When God tells me to. Und das kommt schon wieder. Also wenn Gott mir das sagt, mache ich die nächsten vier. We need to get in the book. Wir müssen in das Buch hinein. It's not easy. Das ist nicht einfach. You have to be creative. Du musst kreativ sein. You have to pray. Du musst beten. So we have to hold on. Wir müssen uns daran festhalten. Don't underestimate. Unterschätze how the word is going to protect you from the world. Nicht wie das Wort dich von der Welt beschützen wird. This we find in 2 Peter chapter 1. Das steht in 2. Petrus Kapitel 1. That God has given us magnificent promises. Dass Gott uns übermäßige Verheißungen gegeben hat. It says magnificent. Übermäßig. And through them, und durch sie, we partake of the divine nature. Haben wir Anteil am göttlichen Wesen. Did you get that? Habt ihr das verstanden? Through the promises, durch die Verheißungen, we are filled with God. Sind wir mit Gott gefüllt. Through the promises, durch die Verheißungen. And this neutralizes the corruption of the world. Und das schaltet die Verdorbenheit der Welt aus. Through the promises. Durch die Verheißungen. If I'm excited about something that God said. Wenn ich aufgeregt bin über etwas, was Gott gesagt hat. It neutralizes the world. Schaltet das die Welt aus. And if I don't neutralize the world. Wenn ich aber die Welt nicht ausschalte. I will never bear fruit. Werde ich nie Frucht tragen. It said they brought forth no fruit unto maturity. Da steht, sie brachten keine Frucht für Reife. And the fruit we're looking at is twofold. Und die Frucht, die wir betrachten, da gibt es zwei Teile. Fruit inside of me. Innerliche Frucht in mir. And fruit through me. Und Frucht durch mich. God wants to work in a multitude of things in my life. Gott möchte in ganz, ganz vielen verschiedenen Dingen in meinem Leben arbeiten. Patience. Geduld. Like someone said, Lord, I want patience and I want it now. Jemand sagt, Herr, ich will Geduld und zwar jetzt sofort. We've all heard that, right? Das haben wir alle gehört, oder? Lord, I want patience now. Herr, ich will Geduld jetzt. God wants to work. He wants to produce fruit in our lives. Gott möchte in unseren Leben Frucht vorbringen. Hundertfold. Hundertfach. Some 60, some 30. Manche 60, manche 30-fach. But it's with patience. Aber in Geduld. It takes time. That's the fourth point. Es braucht Zeit. Das ist der erste Punkt. But we don't get there. Aber da kommen wir nicht hin. Unless we hold fast. To the word. Wenn wir uns nicht festhalten am Wort. Specifically promises. Und zwar ganz bestimmte Verheißungen. For example. Zum Beispiel. Though I walk through the valley of the shadow of death. Ob ich schon gehe, wandere durch das Tal des Todesschattens. I fear no evil. Fürchte ich kein Unheil. For thou art with me. Denn du bist bei mir. Thy rod and thy staff, they comfort me. Dein Stecken und dein Stab trösten mich. You prepare a table for me in the presence of my enemies. Du bereitest mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Lord, thank you for that table. Herr, danke für diesen Tisch. Enemies everywhere. Feinde überall. Problems all over the place. Probleme überall. But you prepare for me a table. Aber du bereitest für mich einen Tisch. I have to look for these. Und die muss ich, nach denen muss ich Ausschau halten. It's a treasure hunt. Das ist wie eine Schatzsuche. I gotta make it a game. Daraus muss ich ein Spiel machen. Like Priest Ezra said. So wie der Ezra, der Priester gesagt hat. Psalm 119:18. Open my eyes. Öffne meine Augen. That I might behold something wonderful in thy law. Dass ich etwas Wunderbares entdecke in deinem Gebot. Now I can go to the word. Ich kann jetzt zum Wort gehen. And just dry up. Und einfach vertrocknen. It can be like a glass of sand. Es kann sein wie ein Glas Sand. I can be killed by it. Das kann mich umbringen. The letter of the law killeth. Der Buchstabe tötet. I go by faith, I pray. Ich gehe aber im Glauben, ich bete. I'm on my treasure hunt for magnificent promises. Ich bin auf meiner Schatzsuche und suche nach unglaublichen Verheißungen. 1 Timothy 6:10 maybe. 1. Timotheus 6:10 vielleicht. Godliness with contentment is great gain. Gottseligkeit. No, it's verse 6, I believe. Vers 6, glaube ich. Godliness with contentment is great gain. Gottseligkeit mit Zufriedenheit ist ein großer Gewinn. Contentment. Zufriedenheit. Yeah, godliness with contentment. Lord, help me to be content. Herr, hilf mir zufrieden zu sein. What a treasure. Was für ein Schatz. How about the windows of heaven will open to me? Oder wie wär's mit dem, dass die Fenster des Himmels sich mir öffnen werden? If I honor God from the first of my produce. Wenn ich Gott das erste meines Ertrages gebe. Promises. Verheißungen. And I'm excited. Und ich bin aufgeregt. When I got saved, I came right out of the world. Wo ich gerettet wurde, da kam ich direkt aus der Welt. Pastor Matt and I, we were making havoc in the world. Pastor Matt und ich haben Unruhe gestiftet in der Welt. We were just trouble. Wir haben Schwierigkeiten gemacht. Especially him, he was nothing but trouble. Besonders er hat nur Blödsinn gemacht. And I came out of the world. Ich kam aus der Welt. Like new on the inside. Neu innen drin. But God had to do so much work. Aber Gott musste so viel an mir tun. And slowly I began to fall in love. Und langsam habe ich begonnen, mich zu verlieben. And sometimes it was dry. Und manchmal war es trocken. But then you have to come back and pray. Aber dann musst du zurückkommen und beten. Lord, give me a character of the Bible for the summer. Herr, gib mir eine Person in der Bibel für den Sommer. Maybe Noah. Vielleicht Noah. I'm going to study about Noah. Ich werde über Noah lesen. Yes. Ja. See, God will touch your heart. Schau, Gott wird dein Herz with berühren. With something. Und es dir etwas aufs Herz but legen. I have to look for it. Aber ich muss danach Ausschau halten. And this holding fast to the word. Und dieses sich am Wort festhalten. Not in an intellectual way. Nicht auf intellektuelle Weise. Where I start memorizing verses to impress people. Wo ich Verse auswendig lerne, dass ich andere beeindrucken kann. But to hide them in my heart. Sondern dass ich sie in meinem Herzen verberge. So I have a treasure in my heart. Damit ich einen Schatz habe in meinem Herzen. And I meditate on it day and night. Und über den nachdenke Tag und Nacht. I read about the second coming. Ich lese über die zweite Wiederkunft. How the Lord will descend. Wie der Herr hinabkommen wird. And the throne of God that we will appear before. Und dem Thron Gottes, vor dem wir erscheinen werden. And give an answer to. Vor dem wir Antwort geben werden. And then the people that we can bring with us. Und dann denke ich an die Menschen, die wir mit uns nehmen können. And I begin to dream. Und ich beginne zu träumen. As an 18-year-old. Als 18-Jähriger. Working on a construction site. Habe ich auf der Baustelle gearbeitet, digging ditches, habe Gruben gegraben and stone and just working and digging and all kinds of crazy things. Und habe gegraben und gearbeitet. And thinking, the word of God, und daran gedacht, das Wort Gottes, the call of God, die Berufung Gottes, people, Menschen, missions, Mission, Europe, Europa, Russia, Russland. I go to Russia next week. Nächste Woche gehe ich nach Russland. I'm doing a seminar for a couple hundred young people. Und halte dort ein Seminar für ein paar hundert Jugendliche. It was a dream. Das war ein Traum. Years ago. Vor Jahren. Now it's a reality. This is like the 10th time I'm doing it. Jetzt wird das Realität und das ist schon das 10. Mal, dass ich das mache. It's God. Gott ist es. We're dreaming. Wir träumen. And this neutralizes the corruption of the world. Und das schaltet die Verdorbenheit der Welt aus. So that we can bring forth fruit to maturity. Damit wir zur Reife Frucht bringen können. Now watch. It continues to say in 2 Peter 1. Und schaut, was es weiter sagt in 2. Petrus 1. In Vers 5. In Vers 5. Be diligent. Seid fleißig, to add to your faith virtue. Und reicht in eurem Glauben die Tugend dar. Now this word Tugend or virtue is praiseworthy activity. Dieses Wort Tugend bedeutet Tätigkeiten, die lobenswert sind. A modern word would be proactivity. Ein modernes Wort wäre Proaktivität. We have faith. Wir haben Glaube. We believe in God. Wir glauben an Gott. Don't be passive. Aber sei nicht passiv. Be proactive. Sei proaktiv. Add this to your faith. Füge das deinem Glauben hinzu. Go after God. Geh Gott nach. Seek him with your heart. Such ihn von ganzem Herzen. Psalm 42, as the deer pants after the water. Psalm 42, so wie der Hirsch nach dem Wasser lechzt. So my soul pants after you, the living God. So sehnt sich meine Seele nach dir, dem lebendigen Gott. But I'm not like that, God. Aber ich bin nicht so Gott. I don't pant after you. Ich sehne mich nicht nach dir. I'm actually quite bored. Eigentlich bin ich ziemlich gelangweilt. But I don't wanna be. Aber ich will es nicht sein. I don't wanna be. I hate this. Ich will nicht so sein. Ich hasse Help das. Me. Work in me. Hilf mir. Arbeite in mir. Your kingdom's coming. Dein Reich kommt. And I'm passive in my natural. Und ich bin passiv in meinem Naturell. I don't want to be who I am. Ich will nicht der sein, der ich bin. I want to be ready for when you come. Ich will bereit sein für den Tag, wenn du kommst. Like Moses said in Psalm 90, verse 12. So wie Moses gesagt hat in Psalm 90, Vers 12. Lord, help me to number my days. Herr, hilf mir, dass ich meine Tage zähle. That I might present to you a heart of wisdom. Dass ich dir ein Herz voller Weisheit These präsentiere. Things are coming upon us. Diese Dinge kommen auf uns zu. And I am trapped in a body of death. Und ich bin gefangen in einem Leib des Todes, der nicht Gottes Willen tun will. What can I do with myself? Was mache ich mit mir? Believe. Glaube. Look to God. Schau auf Gott. God, can you put these things in me? Gott, kannst du diese Dinge in mich hineinlegen? Lord, that my heart might pant like the deer. Oh Herr, dass mein Herz sich auch so sehnt wie der Can you do this Hirsch. For me? Kannst du das in mir machen? I'm clinging to your word. Ich halte mich fest an deinem Wort. It's not becoming a part of me. Das wird kein Teil von mir. Not yet. Noch nicht. Wait. Warte. Be patient. Sei geduldig. It's coming. Das kommt schon noch. It doesn't come immediately. Das kommt nicht sofort. It's interesting how oftentimes we feel so ungodly. Es ist interessant, wie wir uns so oft gottlos fühlen. And maybe we think, you know, I have to be the most ungodly person in the church. Und uns denken, ich muss schon der allerungöttlichste oder gottloseste Mensch in der Gemeinde sein. Sagt vielleicht jemand, niemand ist wie ich. Ich bin der Schlimmste. Ich bin ein Sünder. Ich kann nicht einmal hingehen. Ich bin so ein Sünder. Gottlos. Was ist nur mit mir los? Na, ich gehe einfach nicht mehr. Ich gehe noch einmal. Na gut, einmal gehe ich Just noch. To say goodbye to everybody. Nur um mich von allen zu verabschieden. So you come in. Dann kommst du rein. This is your last time. Das ist dein letztes Mal. You are just worthless. Oh, du bist wertlos. Godless. Gottlos. Nothing. Just ugh. Oh. Nix, einfach nur ugh. Look in the mirror and you think, ugh. Oh. Schaust in den Spiegel und denkst, ugh. Oh. And you're here and the worship starts. Und du bist hier und die Anbetung beginnt. You lift your hand a little bit. Du hebst die Hand ein bisschen. Jesus. Oh, Jesus. Yes, thank you. Ja, danke. Oh, such a sinner like me. So ein Sünder wie ich. Service ends. Der Gottesdienst ist vorbei. You're on your way out the door. Du willst aus der Tür rausgehen. You see somebody. Du siehst jemanden. How you doing? Wie geht's dir? Ja. God bless you. Gott segne dich. I won't be back anymore. Ich komme nicht mehr. And then someone says. Und jemand sagt. I just wanted to say this to you. Ich wollte dir noch was sagen. Yeah. Ja. Jesus manifested himself to me through you. Jesus hat sich mir gezeigt durch dich. Who? Oh, me? Durch mich? Yeah, I had it on my heart to tell you. Weißt du, ich hatte das auf dem Herzen, dir das zu sagen. That you are just one of the most humble people I know. Dass du einer der demütigsten Menschen bist, die ich kenne. Who, me? Wer, ich? You know, it's interesting how we don't see Christ being formed in us as much as other people do. Es ist interessant, dass wir selber das gar nicht sehen, wie Christus in uns sich herausbildet, aber andere sehen das. The fruit that God is bearing inside of us takes time. Aber es braucht Zeit für die Frucht, die Gott in uns bringt. You know, someone hears a message, husbands love your wives. Jemand hört eine Botschaft, Männer liebt eure Frauen. I can do that. Das kann ich machen. I repent of not loving my wife. I'm gonna love my wife. Ich kehre um, dass ich meine Frau nicht geliebt habe. Jetzt werde ich sie lieben. Guy comes home, woman, I love you. Kommt nach Hause und sagt, Frau, ich liebe dich. Here's flowers. Hier sind Blumen. And then I love you. Und dann ich liebe dich. I love you unconditionally. Ich liebe dich bedingungslos. Ja, ich liebe dich. for about 2 days. 2 Tage lang. And something happens. Dann passiert irgendwas. And it's like suddenly the love is gone. Plötzlich ist die Liebe wieder weg. And then she says, I knew it wouldn't last. Und sie sagt, ich wusste, dass das nicht hält. And then it's all over. Wenn es alles vorbei ist, and you think, what happened? Denkst du, was ist passiert? It takes time. Es braucht Zeit. It takes time. It's going to take trial and failure and trial and God working in you. It takes time. Es braucht Zeit. Du musst es versuchen, dann geht's schief, dann musst du es wieder versuchen. To bring the fruit to maturity. Bis die Frucht reif geworden ist. But when we fail, aber wenn wir versagen, oftentimes because we tried in the natural, ist es oft, weil wir uns im Natürlichen abgemüht haben. There's such a temptation to just walk away from the word. Es ist so eine Versuchung, einfach wegzugehen vom Wort, don't sich abzuwenden. Don't do that. Mach das nicht. It's going to bear fruit. Halte dich dran. Es wird Frucht geben. Believe me, and one day your wife will write you a birthday card. Glaub mir, und eines Tages wird deine Frau dir eine Geburtstagskarte schreiben. Something you never expected. Und wird etwas schreiben, was du nie erwartet hättest. And you'll read it, dear whoever. Du wirst es lesen, lieber so und so. Lieber Liebling. Wow. You are so made, you're so special. Wow, du bist so besonders. You have this and you're like, is this to me? Und du sagst, ist das an mich? Hey, is this a joke or are you serious? Hey, ist das ein Spaß oder meinst du es ernst? I'm serious. Nein, ich meine es ernst. It's like, wow. He's bearing fruit in me. Wow, er trägt Frucht in mir. And then fruit through me. Und dann auch Frucht durch mich. You know, I've had on my heart so much. Wisst ihr, was mir so sehr auf dem Herzen gelegen ist? I love the diversity of our church. Ich liebe die Vielfalt unserer Gemeinde. People from every part of you know, we got truck drivers, people from the Borg Theater. Menschen aus allen möglichen Bereichen, Lastwagenfahrer. People from the Anchor Bakery. Menschen am Theater. We got a professional hunter. Ein professioneller Jäger. Menschen aus der Bäckerei. Es ist so eine Vielfalt. To bring Christ wherever we go. Dass wir Christus bringen, wo immer wir hingehen. So that my lifestyle, damit mein Lebensstil, the fruit that is born in me, die Frucht, die in mir getragen wird, begins to produce a lifestyle, beginnt einen Lebensstil hervorzubringen. A walk with God, ein Leben mit Gott, ein Wandel mit that Gott, begins to bear fruit in other people. Was beginnt, in anderen Menschen Frucht zu bringen. When I first got saved, I witnessed to everybody. Am Anfang, wo ich errettet wurde, habe ich jedem Zeugnis gegeben. Hitchhikers. Leute, die mitgenommen werden wollten. Menschen, die ich nicht gekannt habe. And nobody was coming to the Lord. Und niemand kam zum Herrn. I was exhausted. Ich war erschöpft. I thought, boy, I've done everything. Ich dachte, Mann, ich habe alles probiert. 2 years later, 2 Jahre später, my friend Matt Strauss came to the Lord. Kam mein Freund Matt Strauss zum Herrn. Wow. Wow. I mean, like, wow. Wow. My mom. Meine Mutter. Wow. My brother Paul. Mein Bruder Paul. Wow. His friend John. Sein Freund John. Wow. My cousin Mike. Mein Cousin Mike. My cousin Eileen. Meine Cousine Eileen. My cousin Sabina. Meine Cousine Sabine. My cousin Rusty. Mein Cousin Rusty. I got a lot of cousins. Ich habe viele Cousins. My cousin Slavo. Mein Cousin Slavo. Julius. Clarka. Anishka. All of a sudden there was a harvest of people. Plötzlich gab es eine reiche Ernte an Menschen. You sow the seeds. Du streust die Samen aus. And with patience we don't depart, we wait. Und in Geduld, wir gehen nicht weg, wir warten. Keep sowing. Streue weiter aus. A harvest is coming. Die Ernte kommt. The Lord is coming. Der Herr kommt. Soon. Bald. Even if it's 100 years, it's very soon. Auch wenn es noch 100 Jahre dauert, ist es trotzdem bald. I want to have a I mean we are a church like this, but wir sind so eine Gemeinde. We in the next 10 years. Aber in den nächsten 10 Jahren. What will God do with us? Was wird Gott machen mit uns? Wouldn't you like to see fruit just coming out of our ears? Würdest du nicht gerne es haben, dass uns die Frucht aus den Ohren rauswächst? Like teenagers. teenagers, just Jugendliche, everywhere. Überall. Like this hall is too small for the youth ministry. Dass diese Halle zu klein wird für die Jugend. The downstairs will be too small for us in 6-7 years. Dass die Halle unten zu klein für uns sein wird in 6-7 Jahren. We'll have an additional 400-500 people and be looking at some property with soccer fields and everything possible. Dass wir 400-500 Leute mehr sind und dass wir einen Grund brauchen mit Fußballfelden und people so weiter. People get saved. We'll have 50, 60, 80 baptisms a year. Dass Menschen gerettet werden und wir 50, 60, 80 Taufen pro Jahr haben. Have to get a building just for the Bible school. Dass wir nur ein Gebäude brauchen für die Bibelschule. Fruit. Frucht. Bible studies down at the Rathaus. Bibelkreise im Rathaus. Police officers coming to church. Dass Polizeibeamte zur Gemeinde kommen. A famous politician, a member of our church. Dass ein berühmter Politiker ein Teil unserer Gemeinde sein wird. Hermann Mayer on the worship team. Hermann Mayer im Lobpreisteam. I believe this stuff. Ich glaube so Zeugs. I mean, he can't sing, but he could be in the church. Vielleicht kann er nicht singen, aber in der Gemeinde kann er ja sein. Fruit everywhere. Überall Frucht. Because we've held to the word. Weil wir uns festgehalten haben am Wort. And we're believing. Und wir glauben. It's gonna come. Es wird kommen. And suddenly there's fruit 100-fold. Plötzlich gibt's 100-fache Frucht. 100-fold. We're about 300 people in church now. 100-fach. Jetzt sind wir schon ungefähr 300 in der Gemeinde. What's 300 times 100, Gerald? Was ist 300 mal 100, Gerald? 30,000. How would you like a church of 30,000? Wie hättet ihr gerne eine Gemeinde von 30,000? With a choir of 300 people, you know. Mit einem Chor von 300 Leuten. Well, I don't know. What do you think? Not too big, right? Okay. Anyway, this is it. Jedenfalls ist es das. Let's just be careful. Lasst uns nur aufpassen. Let's not be defiant toward the word. Dass wir nicht dem Wort gegenüber ablehnend sind. Let's not dry up because we're not oriented in grace. Dass wir nicht vertrocknen, weil wir uns nicht in der Gnade ausrichten. And number three, auf die Gnade ausrichten. Und drittens, let's hold fast to the word. Lasst uns festhalten am Wort. So we're not distracted. Damit wir nicht abgelenkt werden all the things in the world. Von allen Dingen in der Welt. And then let's just wait on God. Und dann lasst uns auf Gott warten. Until the fruit starts to pour in. Bis die Frucht hineinquillt. In me. In mir. And through me. Und durch mich. Amen. Amen. Let's pray. Lasst uns beten. Father in heaven, thank you tonight. Vater im Himmel, wir danken dir heute Abend. For your word. Für dein Wort. Bless it to our hearts. Lass es ein Segen sein für in unsere Jesus Herzen. Name. In Jesu Namen. Amen. Amen. Let's stand and sing a song. Lass uns aufstehen.